Gabelbissen, der Podcast von Twiesers Kulinarium. Servus und herzlich willkommen zur Folge 16 von Gabelbissen. Euch wird sicherlich gleich auffallen, dass die Audioqualität heute etwas anders klingt als normal. Das hat zwei Gründe. Eigentlich habe ich die Folge ja schon viel früher aufgenommen, nur hat mich zu der Zeit leider mitten im Sommer eine Verkühlung erwischt und da war die Stimme ja alles andere als gut. So habe ich die Aufnahme leider verwerfen müssen, weil das wollte ich niemandem antun. Tja, und jetzt musste ich auch noch mein Mikrofon einschicken, da das leider einen leichten technischen Defekt hatte. Ja, und vorübergehend nehme ich einfach ein anderes Mikro und das klingt halt nicht so, bis mein Samsung Meteor tut. Aber egal, ich denke, man kann mich trotzdem gut verstehen und somit würde ich vorschlagen, kommen wir zum eigentlichen Inhalt des Podcasts, nämlich zum Kulinarischen. In der letzten Folge habe ich euch ja einiges über das Wiener Schnitzel erzählt. Ich würde vorschlagen, bleiben wir kulinarisch-geografisch in dieser Region und ich erkläre euch eine wahre Institution der Wiener Gasthauskultur, und zwar das Beisel. Was genau ist jetzt eigentlich ein Beisel? Wenn man nach Wien kommt oder einfach mal in Wien unterwegs ist, wird man immer wieder mit diesem Begriff konfrontiert. Viele haben sich vielleicht schon gefragt, was ist das, sind aber dann doch nicht reingegangen, weil die Neugierde vielleicht nicht so groß war. Was auch immer, oder man hatte keine Zeit. Ja, ein Beisel ist im Grunde nichts anderes als ein einfaches Gasthaus in Wien. Aber für manche, muss ich auch dazu sagen, ist es mehr als nur das. Aber dazu erzähle ich euch später dann ein bisschen mehr. Woher kommt der Begriff? Also Beisel, irgendwie kann man da jetzt nicht wirklich was mit einem Gasthaus assoziieren. Früher vermutete man, dass dieser Begriff aus dem Jiddischen kommt, und zwar genauer gesagt vom Hebräischen Bais. Und das bedeutet im Grunde nichts anderes als kleines Haus. Ja, ein Beisel ist nicht allzu groß, von daher hat man angenommen, das muss von da kommen. Aber später stellt sich dann doch heraus, dass das Wort vom Böhmischen kommt, und zwar vom Peitzel. Und das bedeutet ins Deutsche übersetzt nichts anderes als zum Beispiel Kneipe, Spelunke und später auch Bordell. Man, das Beisel in Wien hat natürlich nichts mit den drei Begriffen zu tun. Es ist zwar ein einfaches Gasthaus, aber man dürfte es auf gar keinen Fall mit so einer Spelunke oder einem Bordell und einer Kneipe verwechseln. Und zu Beginn der ganzen Beiselkultur, sage ich einmal, war das auch etwas ganz anderes, als man es heute kennt. Und so waren das früher mal ganz kleine und eher, wie soll man sagen, unbedeutende Gasthäuser in den Vororten von Wien. Die waren so einfach, da durfte man eigentlich nur Wurst verkaufen, ein bisschen Käse und vielleicht ein paar kleine Fleischgerichte. Ja, getrunken wurde dort übrigens nur Bier, denn der Ausschank des Weins war ja nur den Heurigen vorbehalten. Vielleicht erinnert ihr euch noch an meine Heurigen-Folge, da habe ich das auch mal kurz erwähnt. Im 19. Jahrhundert hat sich der Begriff dann gewandelt. Und zwar kamen die einfachen Lokale in die Stadt herein und dann war es der Begriff für ein einfaches Wirtshaus, das primär gute Wiener Hausmannskost servierte und das Ganze in großen Portionen und auch noch zu günstigen Preisen. Also man hatte hier schon bei Weitem mehr Gerichte, als es die früheren Lokale hatten. Ja, und im 20. Jahrhundert kam es, wie bei vielen Sachen leider, zu einer Verfälschung des Begriffs. Und zwar hat man hier so Sachen wie ein Nobelbeisel oder Szenebeisel oder Imbeisel erfunden und das hat ja eigentlich überhaupt nichts mit dem Ganzen zu tun. Denn bei solchen Lokalen bekommt man zwar wunderbare Sachen wie ein Carpaccio oder gegrillte Garnelen, vielleicht einen sortierten Lachs, was auch immer, also alles andere als traditionelle Wiener Hausmannskost. Man sind auch nette Lokale, aber ehrlich gesagt, ein Beisel ist es nicht. Ich habe ja vorher erwähnt, dass das Beisel für manche Wiener mehr bedeutet als einfach nur ein Gasthaus. Woher kommt es? Genügend Personen kann man sagen, dass es sich bei einem Beisel um eine Art erweitertes Wohnzimmer handelt. Sprich, man trifft sich dort mit Freunden zum Essen, vielleicht einmal auf ein paar Bierchen, zum Kartenspielen oder auch Sparvereine treffen sich dort. Es werden Hochzeiten veranstaltet. Ja, und leider auch die nicht so schönen Sachen wie zum Beispiel ein Leichenschmaus. Oder es gibt um Faschingszeit auch durchaus einen Hausball. Ja, und etwas ganz, ganz Wichtiges im Beisel ist der Stammtisch. aber dazu erzähle ich dann später mehr. Und was auch noch sein kann, dass man auf einen Beisel einfach mal schnell auf ein Seiterl Bier reingeht oder auf ein sogenanntes Stehachterl. Stehachterl, nur kurz zur Erklärung, das ist einfach ein Achterl Wein, das man direkt an der Schank trinkt. Sprich, man geht hinein, bestellt beim Wirten sein Achterl, trinkt es dort aus, bezahlt und geht. Wenn man es quasi im Stehen trinkt, ist es das Stehachterl. Ja, vorher habe ich ja was von den Stammtischen erzählt und dass das ganz wichtig ist. Plätze an solchen Stammtischen sind bei Besuchern von Beiseln heiß begehrt. Wer dort am Tisch sitzt, ist quasi mittendrin. Es wird politisiert, es wird über jegliches Thema diskutiert, es wird Karten gespielt. Ja, also wirklich erweitertes Wohnzimmer quasi. Nur eines muss man noch sagen, auch wenn man so viel politisch diskutiert, der Wirt hat immer recht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz in Beisel. Wenn der Wirt was sagt, dann stimmt das auch. Warum das so genau ist? Tja, vielleicht hat man Angst, einen begehrten Stammtischplatz zu verlieren. Kann auch noch mehrere Gründe geben, das weiß ich nicht so genau. Und was gehört noch zu einem richtigen Beisel dazu? Der Schanigarten. Schanigarten ist etwas, wie gesagt, Typisches für ein Beisel, aber auch generell was Typisches in Wien. Und zwar ist ein Schanigarten unter Anführungszeichen nichts anderes als ein Platz im Freien. Und der ist im Grunde immer auf öffentlichem Grund. Ganz im Gegensatz zum Gastgarten, der ja auf privatem Grund ist. Der Schanigarten ist immer auf öffentlichem Grund. Und das kann jetzt zum Beispiel auf einem breiten Gehsteig sein. Aber es kann auch durchaus auf Parkplatzflächen sein. Das kenne ich leider aus eigener Erfahrung. Das sind im Sommer immer 5 Parkplätze weg, die man benötigen wird. Aber egal. Oder so ein Schanigarten kann auch im Innenbereich eines Durchhauses sein. Ein Durchhaus, nur kurz zur Erklärung, ist eine spezielle Art Haus, die man hier in Wien, vor allem im ersten Bezirk, öfter antrifft. Und zwar verbindet die mehrere Gassen oder mehrere Häuser. Wer sowas gerne mal selbst sehen möchte, dem empfehle ich im ersten Bezirk in Wien, die Blutgasse zu besuchen. In der Blutgasse findet man 2 Eingänge in so ein Durchhaus. Und das ist wirklich sehr idyllisch da drinnen. Man fühlt sich fast ein bisschen wie auf einer kleinen Zeitreise. Und da drin gibt es auch einen wunderschönen alten Baum. Es gibt auch die bereits angesprochenen Sitzgelegenheiten, sprich einen Schanigarten bei einem Lokal. Also wer das mal sehen möchte, wie gesagt, Blutgasse im ersten Bezirk von Wien. Eine kleine Einschränkung übrigens vom Schanigarten gibt es. Und dadurch, dass der auf öffentlichem Grund ist, darf er nur einen bestimmten Zeitraum aufgestellt werden. Das ist zeitlich so im Bereich März bis November. Sprich, in der Zeit darf der Wirt den Schanigarten aufstellen. Ja, wie erkennt man jetzt so einen Schanigarten? Dieser spezielle Garten ist quasi auf einem so Art Podium aufgebaut, dass er sprich ein bisschen erhöht ist vom Gehsteig oder der Parkplatzfläche. Und dann wieder abgegrenzt mit zum Beispiel Topfpflanzen oder einem Holzgartenzaun. Oder manche modernere auch schon mit Glaswänden, die dann dementsprechend schön verziert sind. Auf diese Art und Weise will man mehr oder weniger ein bisschen Intimsphäre schaffen. Was natürlich auch beim Schanigarten ist, man darf, sollte, wie auch immer, dort nur bis ca. 10 Uhr abends sitzen. Das hängt mit dem Lärmschutz zusammen. Jetzt habe ich das Wort Schanigarten schon ziemlich oft erwähnt. Nur wo kommt jetzt eigentlich der Name her? Was hat das mit einem Gastgarten im öffentlichen Bereich zu tun? Ja, dazu gibt es mehrere Theorien. Und ich habe mir gedacht, ich stelle euch die für mich schönste vor. Und zwar besagt die Folgendes. Im 18. Jahrhundert wurden im Wiener Bereich Bedienstete meist Johann, Hans oder Petit Jean genannt. Das kommt angeblich daher, da man deren eigentlichen Namen, sprich Taufnamen, nicht wirklich kannte. Und so kam irgendeiner mal auf die Idee, den Johann, Hans oder eben Petit Jean zu nennen. Und ein Wiener Kosewort für den Hans oder Johann wäre der Schani. Ja, aber was hat das jetzt noch immer mit dem Garten zu tun? Und da sagt die Geschichte dann weiter, dass es irgendwann mal einen Wirt gegeben haben soll, der zu seinem Kellner Folgendes gesagt hat. Heißt Schani, du musst den Garten vorm Lokal aufbauen. Und das haben eben mehrere Leute gehört und so soll angeblich das Wort Schanigarten geboren sein, weil eben der Schani diesen Garten aufgebaut hat. Wenn man im Internet ein bisschen recherchiert, werden einem aber noch genügend andere Theorien und Gründe für diesen Begriff unterkommen. Und ich habe mir gedacht, Wenn ich schon von Wiener Gasthauskultur rede, mache ich noch einen kleinen Exkurs. Und zwar zum Branntweiner. Der Branntweiner ist eine, ja, wie soll man sagen, eine Spezialform eines Wiener Lokals. Die gab es früher fast überall, doch ist heute nur mehr sehr, sehr selten anzutreffen. Die wurden seinerzeit auch ganz vornehm Likör- oder Teestuben genannt. Das klingt vielleicht jetzt nach ganz tollen Lokal, aber ihr könnt mir glauben, das ist es nicht. Per Gesetz durften diese Lokale nämlich nur gebrannte Sachen ausschenken, sprich an Schnaps oder stärkere Alkoholiker. Es gab dort kein Bier, keinen Wein und auch keine warmen Speisen. Es gab auch ein paar kalte Speisen, wie zum Beispiel ein hartes Ei, Mannerschnitten und Sardellenringe. Das war also quasi die Grundausstattung in puncto Kulinarik bei jedem Branntweiner. Aber angeblich, so sagen Theorien und Gerüchte, wurde dieses Ei nie bestellt und so erhielt es irgendwann den Spitznamen 100-jähriges hartes Ei. Ja, und böse Zungen behaupten übrigens, dass eben diese drei Leckereien unter Anführungszeichen der aktuelle Besitzer immer vom Vorbesitzer übernommen hat. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn da wirklich was Wahres dran war, ich glaube, das wollte keiner mehr freiwillig essen. Was auch noch typisch war für den Branntweiner oder auch noch immer ist, der hat spezielle Öffnungszeiten. Der hat extrem früh aufgesperrt, aber dementsprechend früh auch wieder das Lokal geschlossen. Und das war auch das einzige Lokal eigentlich, wo man die Möglichkeit hatte, relativ früh starke Alkoholiker zu bekommen. Na, ihr könnt euch vorstellen, welches Publikum das primär angezogen hat. Ja, gut, das war nur ein kleiner Exkurs. Ich würde vorschlagen, kämen wir wieder zum Beisel zurück. Und da ich euch ja schon einiges erzählt habe, würde ich sagen, kommen wir zu den Rezepten. Heute habe ich euch 5 an der Zahl rausgesucht. Davon sind einige mit Fleisch, aber auch einige vegetarische dabei. Ich fange mal an mit einem, das ich persönlich sehr, sehr gern esse. Und das wäre das Reisfleisch. Und hier benötigen wir für 4 Portionen 700 Gramm Gulaschfleisch vom Schwein, 200 Gramm Langkornreis parboiled, so circa 0,6 Liter Rinderbrühe, so eine große Zwiebel, 40 Gramm Speck, etwas Öl, Rosenpaprika, wer es gern scharf möchte und wer es nicht so haben möchte, kann durchaus auch edelsüßen Paprika verwenden. Das tut dem Geschmack nicht viel ab. Des Weiteren benötigen wir noch Salz und Pfeffer. Zunächst einmal müssen wir unser Gulaschfleisch in, ich sag mal, mundgerechte Stücke schneiden. Desto kleiner ihr die schneidet, desto schneller ist auch das Fleisch gar. Man kann sie auch groß schneiden, ist kein Problem, dauert halt dann ein bisschen länger. Wenn wir das Fleisch geschnitten haben, nehmen wir den Speck und den mal schön fein würfeln. Im Anschluss kommt der Zwiebel dran und auch den tun wir in schöne kleine Würfel schneiden. Dann nehmen wir eine Pfanne, setzen die am Herd auf und lassen so bei mittlerer Temperatur den Speck aus. Wenn er schon schön fett abgelassen hat, geben wir den Zwiebel dazu und stauben das Ganze mit Paprika und dann tun wir es mal ganz leicht anrösten. So, und dann geben wir das Fleisch dazu. Das wird auch schön mit durchgerührt und das sollte dann nach einiger Zeit das Fleischsaft ablassen. Und genau in dem lassen wir es jetzt für einige Zeit schön langsam dünsten. Ja, und nun geben wir dann den Reis dazu. Das Ganze wird kräftig umgerührt, damit es wirklich schön durchmischt wird. Und dann löschen wir es mit der Rinderbrühe ab. Das Ganze so als Orientierung sollte so circa 3 bis 4 cm unter der Rinderbrühe stehen. Also sprich, ihr solltet über der Fleischreismaße so circa 3 bis 4 cm Brühe haben. Das braucht man deswegen, da der Reis während des Garvorgangs so genügend Wasser aufnimmt. Und sollten wir zu wenig verwenden, wird entweder der Reis nicht schön weich oder wir haben das Problem, dass das Ganze anbrennt und das wollen wir ja auch nicht haben. Ja, und wenn wir das abgelöscht haben, lassen wir das Ganze dann bei offenem Deckel schön köcheln. Und zwar so lange, bis Reis und Fleisch gar sind. Gut, das sagt sich jetzt leicht, aber von der Zeit her kann man sagen, so im Bereich 20 bis 30 Minuten wird das dauern. Sollte man das Ganze dann haben, muss man es im Endeffekt nur noch mit Salz, Pfeffer und wer möchte auch noch mit Paprika abschmecken. Dann kann es auch schon serviert werden. Dazu wird übrigens ein guter grüner Salat oder auch ein Gurkensalat, zum Beispiel der aus der Schnitzelfolge passen. Kommen wir zum nächsten Gericht, der sauren Beamtenforelle. Wer sich jetzt ein fischiges Gericht erwartet, tja, den muss ich leider enttäuschen. Denn eine Beamtenforelle hat mit Fisch rein gar nichts zu tun. Nur was ist jetzt eine Beamtenforelle? Ja, das ist im Endeffekt eine Knackwurst, sprich ein Knacker. Der genaue Begriff, wo der herkommt, das kann man schwer sagen. Es gibt auch wieder ein paar Theorien. Und eine dürfte folgende sein. Seinerzeit haben Beamte nicht wirklich viel verdient und die wollten halt zum Mittag auch gerne mal eine Forelle essen. Aber die war einfach viel zu teuer, man hatte das Geld nicht dafür. Eine Knackwurst hingegen, die war recht günstig und so hat man einfach auf die zurückgegriffen. Und so soll dann irgendwie der Begriff Beamtenforelle entstanden sein. Und eine weitere geht zurück auf den bekannten österreichischen Kanzler Julius Raab. Der war nämlich ein großer Fan der Beamtenforelle. Er hat sie immer wieder zu mittags im Café Landmann gegessen und er war wirklich schwer davon begeistert. Doch es gab auch hier, wie beim Kaiser, ein kleines Problem. Und zwar war Julius Raab jemand, der extrem schnell gegessen hat. Er hatte immer Bedienstete mit und auch die aßen nur so lang Julius Raab aß. Und dadurch, dass der diese Knackwurst zu schnell gegessen hatte, kamen die anderen gar nicht dazu, das auch zu essen. Und irgendwie soll dann in Gesprächen auch mal der Begriff Beamtenforelle gefallen sein. Ob das jetzt stimmt, ich kann es schwer sagen. Wie gesagt, es gibt mehrere Theorien dafür. Aber genug der Geschichte, kommen wir zum Rezept. Was brauchen wir für die saure Beamtenforelle? Für 2 Portionen benötigen wir 2 Knackwürste, sprich Augsburger, eine Zwiebel, 3 Esslöffel Essig, so ca. 8 Esslöffel Öl, Zucker, Salz und Pfeffer. Zunächst einmal müssen wir die Knackwürste häuten und danach werden sie in ganz dünne Scheiben geschnitten. Nun widmen wir uns der Zwiebel und die wird wirklich fein gewürfelt, so klein es geht. Man, jetzt nicht extrem mini, aber schon schön klein. Und danach sollten wir die Wurstscheiben auf einem Teller schön anrichten. Traditionellerweise wird das Ganze kreisförmig gemacht, sprich von außen nach innen lege ich so eine Art, wie soll man sagen, Knackwurstschnecke. Und das bestreue ich dann mit meinen Zwiebelwürfeln. Ja, und dann nehme ich meinen Essig, das Öl, Zucker, Salz und Pfeffer und mache daraus eine Marinade. Wer es gerne ein bisschen Essig saurer haben möchte, kann durchaus etwas weniger Öl nehmen und dafür mehr Essig. Überhaupt kein Problem. Kann man machen, schmeckt auch sehr, sehr gut. Und danach muss man das Ganze einfach nur noch über die Wurst gießen, vielleicht noch ein bisschen nachpfeffern und dann kann es auch schon serviert werden. Traditionellerweise isst man zu so einem Gericht zum Beispiel ein Salzstangerl oder auch eine Kaisersemmel. Aber im Endeffekt kann man dazu essen, was man möchte. Kommen wir zu einem vegetarischen Gericht, das ich persönlich auch sehr, sehr gern esse. Und zwar die Eiernockerl. Und hier benötigen wir für 4 Portionen 500 Gramm Mehl, 7 Eier, 250 Milliliter Milch, Öl, Schnittlauch und Salz. Zunächst einmal müssen wir hier den Nockerlteig machen. Und zwar vermengen wir hier das Mehl mit den 2 Eiern und der Milch. Wie ich schon in der Kaspätzle-Folge erwähnt habe, sollte man hier mit der Flüssigkeit ein bisschen vorsichtiger umgehen. Sprich, nicht alles gleich auf einmal reinlegen, denn es kann rein theoretisch passieren, dass uns der Teig aufgrund zu viel Flüssigkeit ja die falsche Konsistenz hat und dann ist es halt auch nicht so schön, damit zu arbeiten. Also immer lieber ein bisschen langsamer reinleeren und immer wieder nachgießen, als dann lieber einen nicht guten Teig zu haben. Ja, und sobald das Ganze zu einem schön gleitenden Teig verrührt wurde, müssen wir das Ganze mit einem Nockerlsieb oder dem Nockerlhobel in kochendes Salzwasser tropfen lassen. Und sobald die Nockerl ausschimmen, habe ich euch erzählt, sind sie fertig. Doch bei den Eiernockerl lassen wir es noch für so, 2 bis maximal 3 Minuten weiterkochen. Und danach werden die in einem Sieb abgeseiht und dort lassen wir sie mal schön abtropfen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die restlichen Eier nehmen, in ein Gefäß schlagen und mal kräftig versprudeln. Danach waschen wir den Schnittlauch, der wird in kleine Röllchen geschnitten und kommt dann zu den Eiern dazu. Die ganze Mischung wird dann etwas gesalzen, nochmal kräftig umgerührt und beiseite gestellt. Jetzt können wir eine Pfanne erhitzen und ein bisschen Öl hineingeben. Und darin schwenken wir mal die Nockerl. Im Anschluss kommen die Eier darüber und bei gelegentlichen Rühren schauen wir, dass das Ganze ins Stocken kommt. Ja, und sobald das fertig ist, wird das ganze Gericht noch einmal gesalzen und mit einem grünen Salat serviert. Und das war es auch schon wieder. So ein ganz einfaches Rezept, das meines Erachtens aber extrem gut schmeckt. Und das nächste Gericht ist auch ganz einfach. Noch einfacher als die Eiernockerl und eine wunderbare Restelverwertung. Und zwar geröstete Semmelknödel mit Ei. Also das ist seht, wirklich was ganz Einfaches. Was benötige ich hier für 2 Portionen? 2 Semmelknödel vom Vortag. Man kann aber auch durchaus, wer es fleischiger haben will, gerne mal Tiroler Knödel verwenden. Man kann aber auch Kartoffelknödel verwenden. Oder auch die böhmischen Gulaschknödel, die ich zum Beispiel in einem Rezept im Blog vorgestellt habe. Also einfach eine beliebige Knödelart kann man nehmen. Weiters benötigen wir 3 Eier, Öl, Petersilie und Salz. Zunächst einmal müssen wir unsere Knödel in dicke Scheiben schneiden. So circa, sagen wir mal, daumendick. Und das Ganze wird dann gewürfelt. Das kann durchaus ein bisschen größer sein. Das muss nicht wirklich klein sein. Und wenn wir das gemacht haben, können wir auch schon mal eine Pfanne erhitzen, etwas Öl hineingeben und die Würfel darin leicht anrösten. Und das Ganze machen wir so lang, bis Sie eine ganz leichte braune Kruste vom Rösten erhalten. Wenn Sie das haben, sind Sie genau richtig. Und während die so vor sich hinrösten, nehmen wir das die 2 Eier, und während die so vor sich hinrösten, nehmen wir die 3 Eier und versprudeln die in einem Gefäß. Dann waschen wir die Petersilie, hacken die fein und geben die zum Ei. Diesmal wird aber nicht gesalzen. Und die Masse gießen wir dann über die leicht angerösteten Knödel darüber. Und auch hier wieder, unter gelegentlichen Rühren schauen wir, dass das Ganze zum Stocken kommt. Und zu guter Letzt wird das Gericht gesalzen und es ist fertig. Total super Restelverwertung. Extrem einfach und auch ich liebe das Gericht heiß. Und jetzt kommen wir zu einem ganz speziellen Gericht. Und zwar einbrennende Hund mit Knacker. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wild. Und manch ein Hundefreund hat jetzt vielleicht ein paar Sorgen, was könnte da jetzt kommen. Aber ich kann euch Entwarnung geben. Bei diesem Gericht wird kein Hund verletzt. Für 4 Portionen benötigen wir 1 Kilogramm Kartoffel festkochend, 150 Gramm fertige Einbrennen, sprich Mehlschwitze. Das Ganze kann man machen aus zum Beispiel 75 Gramm Schmalz und 75 Gramm Mehl. Weiters benötigen wir eine Zwiebel, 0,3 bis so circa 0,5 Liter Rinderbrühe. Das hängt ganz von der Mehlschwitze ab. Außerdem benötigen wir eine unbehandelte Zitrone, etwas Essig, 2 Lorbeerblätter, Thymian getrocknet, 6 Essiggurken, 5 Esslöffel Sauerrahm und Petersilie. Ja, und für die Knacker benötigen wir Knacker, Mehl und Öl. Zunächst einmal müssen wir die Kartoffel mit Schale kochen. Und danach schälen wir sie und lassen sie ein bisschen auskühlen. Wenn man frisch gekochte Kartoffel etwas auskühlen lässt, hat man den Vorteil, dass man die viel besser schneiden kann. Würde man sie zu heiß schneiden, kann es leider passieren, dass die zerfallen und das wollen wir in dem Fall nicht haben. Danach nehmen wir den Zwiebel und der wird in kleine Würfel geschnitten. Nun ist es mal an der Zeit, die Pfanne zu erhitzen. Und da geben wir mal zunächst den Zwiebel hinein und den mal ganz leicht anrösten. Und zu dem Ganzen kommt dann mal Rinderbrühe und die Einbrennung. Das Ganze wird schön durchgerührt, bis so eine breiige Masse entsteht. Da sollte man aber wirklich darauf achten, dass die nicht zu pampig wird, sprich zu fest trocken. Also wenn es zu wenig Flüssigkeit ist, ruhig noch etwas nachgießen, damit es eine schön sämige Flüssigkeit wird. Und das Ganze wird dann mal mit Salz, Essig, den Lorbeerblättern und den Thymian gewürzt. Zusätzlich reiben wir noch die Zitronenschale ab und geben das Ganze hinzu. Das rühren wir dann schön kräftig um und lassen es einkochen, damit wir eben eine bisschen festere Masse wieder haben. Und hier sollte man übrigens auch darauf achten, dass man wirklich gelegentlich umrührt. Denn durch die Mehlschwitze kann es hier schnell passieren, dass etwas anbrennt. Und dann, ja, ist das Gericht mehr oder weniger geschmacklich nicht mehr so der Bringer. Hat man es ein bisschen eingedickt, werden die Gurken in dünne Scheiben geschnitten und ebenfalls dazugegeben. Das Ganze wird mal wieder umgerührt. Und nun müssen wir noch den Rahm, die Petersilie, die wir im Vorfeld gehackt haben, und die Kartoffeln hinzufügen. Dann rühren wir nochmal schön um, lassen es vielleicht nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, aufkochen. Und zu guter Letzt müssen wir dieses Gericht noch mit Salz, Essig und Zitronensaft abschmecken. Und die Beilage in dem Fall ist schon fertig. Ja, und die Knacker, die gehen ganz einfach zuzubereiten. Diese müssen wir zunächst einmal häuten und dann der Länge nach halbieren. Im Anschluss werden sie von allen Seiten in Mehl gewendet und in einer heißen Pfanne mit Fett von allen Seiten schön goldbraun herausgebraten. Und zusammen mit dem eingebrannten Hunden kann man das servieren und man hat ein wirklich ganz, ganz klassisches Beiselgericht gekocht. Also ich persönlich finde das eigentlich ganz gut, auch wenn es jetzt nicht so klingt, aber ich kann es echt nur jedem empfehlen, das auch mal selbst zu probieren. Ich hoffe, ich konnte euch in der heutigen Folge mal wieder einen Begriff etwas näher bringen und euch ein paar interessante Rezepte vorstellen. Somit wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Weitere Details zur aktuellen Folge findet ihr unter tweezer.at. Für Fragen, Anregungen, Lob oder Beschwerden könnt ihr mich gerne über die Website kontaktieren oder über die sozialen Medien. Bei Twitter unter @tweezer.at, bei app.net unter @tweezer und auch über Facebook unter Tweezers Kulinarium.